Erster liebt Jahwe, euren Gott. Haltet immer seine Regeln. Folgt seinen Geboten. Zweiter, ihr wisst heute. Ich spreche nicht zu euren Kindern. Sie haben es nicht gesehen. Ihr kennt Gottes Macht. Ihr kennt seine starke Hand. Dritter, Gott hat Wunder getan. Er tat sie in Ägypten. Er tat sie am Pharao. Er tat sie im ganzen Land. Vierter, Gott besiegte Ägyptens Armee. Sie jagten euch. Gott ließ das Meer über sie kommen. Er vernichtete sie. Fünfter, Gott half euch in der Wüste. Er half euch bis hierher. Sechster, Gott bestrafte Datan und Abiram. Die Erde öffnete sich. Sie verschlang sie und ihre Familien. Ganz Israel sah es. Siebter, ihr habt all diese großen Taten Gottes gesehen. Achter, haltet alle Gebote, die ich euch heute gebe. Dann seid ihr stark. Ihr könnt das Land einnehmen. Ihr geht jetzt in dieses Land. Neunter, dann lebt ihr lange im Land. Gott hat es euren Vätern versprochen. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. Zehnter, das neue Land ist nicht wie Ägypten. Ihr seid aus Ägypten gekommen. Dort musstet ihr Felder mit Füßen bewässern. Elfter, das neue Land hat Berge und Täler. Es bekommt Wasser vom Regen. Der Regen kommt vom Himmel. Zwölfter, Gott kümmert sich um dieses Land. Gott sieht immer auf das Land. Das ganze Jahr über. Dreizehnter, hört auf meine Gebote heute. Liebt Jahwe, euren Gott. Dient ihm mit eurem ganzen Herzen. Vierzehnter, dann gebe ich eurem Land Regen. Zur richtigen Zeit. Dann habt ihr Getreide, Wein und Öl. Fünfzehnter, ich gebe Gras für euer Vieh. Dann habt ihr genug zu essen. Sechzehnter, passt gut auf. Dient keinen anderen Göttern. Betet sie nicht an. Siebzehnter, sonst wird Gott sehr zornig. Es gibt keinen Regen. Der Boden gibt keine Ernte. Ihr müsst das gute Land schnell verlassen. Achtzehnter, merkt euch meine Worte gut. Bindet sie an eurer Hand. Tragt sie an eurer Stirn. Neunzehnter, lehrt sie euren Kindern. Sprecht darüber zu Hause. Sprecht darüber unterwegs. Sprecht darüber, wenn ihr aufsteht. Zwanzigster, schreibt sie an eure Türpfosten. Schreibt sie an eure Tore. 21. Dann lebt ihr und eure Kinder lange im Land. Gott hat es euren Vätern versprochen. Solange der Himmel über der Erde ist. 22. Haltet alle meine Gebote. Liebt Jahwe, euren Gott. Folgt immer seinen Wegen. Bleibt bei ihm. 23. Dann wird Gott alle Völker vertreiben. Ihr nehmt ihr Land ein. Diese Völker sind größer und stärker als ihr. 24. Jeder Ort, den ihr betretet, gehört euch. Von der Wüste bis zum Libanon. Vom Euphrat bis zum westlichen Meer. 25. Niemand kann euch aufhalten. Gott wird Angst vor euch senden. In das ganze Land. Er hat es euch versprochen. 26. Ich zeige euch heute zwei Wege, Segen und Fluch. 27. Segen, wenn ihr Gottes Geboten folgt. Den Geboten, die ich euch heute gebe. 28. Fluch, wenn ihr Gottes Geboten nicht folgt. Wenn ihr anderen Göttern dient. Göttern, die ihr nicht kennt. 29. Wenn Gott euch in das Land bringt. Das Land, das ihr einnehmt. Sprecht den Segen auf dem Berg Gerizim. Sprecht den Fluch auf dem Berg Ebal. 30. Diese Berge sind jenseits des Jordan. Sie sind im Westen. Sie sind im Land der Kanaaniter. Nahe bei Gilgal. 31. Ihr werdet den Jordan überqueren. Ihr nehmt das Land ein. Gott gibt es euch. Wenn ihr dort wohnt. 32. Haltet alle Regeln. Haltet alle Gesetze, die ich euch heute gebe.